Bayern 2. Radio Feature. Hallo, Johannes Bertou hier. US-Präsident Trump hat schon viele Entscheidungen getroffen, bei denen sich die Welt den Kopf darüber zerbrochen hat, was er genau will, was er vorhat. Geht's ihm nur um sich, geht's ihm ums Geld oder gibt's doch einen großen Plan? Unser Autor Ralf Glander hat zu radikalen Gruppen in den USA recherchiert, die eng mit Vizepräsident J.D. Vance verbunden sind. Das sind Einflüsse auf die US-Regierung und wenn man die kennt, dann kann das helfen, manche Entscheidungen zu verstehen. Es geht jetzt gleich um einen Blogger, der sich einen Diktator für die USA wünscht und um fundamentale Christen, die aus den USA einen Gottesstaat machen wollen. Wir haben das Radio-Feature 2025 produziert. Ein Kind. Gekleidet in Lumpen zwischen zerstörten Häusern. Es läuft auf die Kamera zu. Darüber die Frage, Gaza, what's next? Die Kamera bewegt sich durch einen Torbogen. Im staubigen Grau tauchen Baukräne auf. Es wird heller und dann? Sonnengeflutete Strände, glänzende Hochhäuser, Bauchtänzerinnen und mittendrin. Eine massive Goldstatue von Donald Trump. Genau der liegt wenig später neben Benjamin Netanyahu auf einer Liege am Meer und schlürft entspannt Cocktails. Als der amerikanische Präsident im Februar 2025 dieses KI-generierte Video seiner Vision von Gaza teilt, wirkt das wie die nächste Eskalation Trumpschen Größenwahns. Wir haben die Chance, etwas Großes zu schaffen. Die Riviera des Nahen Ostens. Etwas ganz Besonderes. Die USA übernehmen den Gazastreifen und machen daraus einen florierenden Urlaubsort. Die Palästinenser, die da bisher wohnen, werden umgesiedelt und Gaza ein Tourismusgebiet. Eine Idee. So bizarr, dass sie wirklich nur von Donald Trump kommen kann. Oder? Ich mache mir Sorgen, dass die Ähnlichkeit zwischen Trumps Gaza-Plan und meinem dazu führt, dass die Leute denken, ich würde heimlich die Welt regieren. Dieser Text stammt von einem Blogger, der so menschenfeindliche und neofaschistische Positionen vertritt, dass neben ihm sogar Donald Trump wie ein lupenreiner Demokrat wirkt. Und dieser Blogger postet 1,5 Jahre vor Trumps Gaza-Video einen ganz ähnlichen Plan zur Umsiedlung von Palästinensern. Was, wenn die Gazaner einfach wegziehen, aber ihr Land behalten? Oder sie bekommen Anteile an einer Firma, geleitet von cleveren arabischen MIT-Absolventen, die den Gazastreifen in eine neue israelische Stadt umbauen. Sowas wie das L.A. oder das Vegas von Südisrael. Oder eben die Riviera des Nahen Ostens. Auch wenn in Donald Trumps zweiter Amtszeit eigentlich nicht mehr vieles überraschen kann. Wie haben es die neofaschistischen Phantasmen eines Bloggers ins Weiße Haus geschafft? Die dunkle Aufklärung. Trump, Vance und ihre radikalen Schattenmänner. Von Ralf Glander. Erzählt von Enea Boschen. In dieser Stunde geht es um zwei ideologische Strömungen, die so radikal sind, dass wir sie eher in den dunkelsten Ecken des Internets vermuten würden, als auch nur in der Nähe der Regierung in Washington. Und noch vor ein paar Jahren waren die Vordenker dieser Strömungen auch genau dort zu finden. In den hintersten Winkeln der sozialen Medien und in schmuddeligen Foren. Doch spätestens seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit ist das anders. Diese zutiefst antidemokratischen Strömungen haben sich im Nervenzentrum der politischen Macht eingenistet. Der Blogger, der sich Sorgen macht, weil man denken könnte, er regiert heimlich die Welt, winkt in einem seiner Posts aber schnell ab. Er habe mit niemand Wichtigem darüber geredet, Menschen aus Gaza umzusiedeln. Die Idee liegt doch ganz klar auf der Hand. Aber so einfach ist es nicht. Der Blogger heißt Curtis Yarvin. Er lebt und schreibt in Südkalifornien. Als Donald Trump nach seiner Wiederwahl zurück im Oval Office ist und sofort damit beginnt, den Staatsapparat zu zerschlagen, kann Yarvin seine Begeisterung, ja Euphorie, kaum verbergen. Donald Trump hat nicht übertrieben, als er den Linken gedroht hat, wir werden euch behandeln, wie ihr es noch nicht erlebt habt. Was ein Spruch, was ein Comedian, was ein Prophet. Eigentlich ist Curtis Yarvin Softwareentwickler. Brille, lange Haare, der Blick ein wenig verhuscht. Geboren ist er 1973 in Brooklyn und wächst in einer liberalen, säkularen Familie auf. Sein Vater ist Diplomat im US-Außenministerium, wodurch Curtis einen Teil seiner Kindheit im Ausland verbringt, unter anderem auf Zypern. In den 90ern beginnt er ein Informatik-Promotionsstudium in Berkeley, das er aber nicht abschließt. Yarvin zieht es in die Tech-Branche, in Silicon Valley. Und tatsächlich gründet er dort Anfang der Nullerjahre dann auch ein Start-up. Mit seinem Projekt Urbit will er die gesamte Infrastruktur des Internets neu erfinden. Doch die Idee ist zu speziell, zu nischig. Der große Erfolg bleibt aus. 2007 startet Yarvin dann noch ein völlig anderes Projekt. Er schreibt seine Gedanken zur Welt auf. Unqualified Reservations nennt er seinen Blog. Der Titel eines seiner ersten Essays ist dann auch gleich Programm. The Case Against Democracy. Anklage gegen die Demokratie. In einer Demokratie wählen die Menschen ihre Herrscher. Und die geben ihnen dann die Wahl, welche Art von Ketten sie tragen möchten. Dieses Essay ist der Startschuss zu immer krasseren Tiraden. In den nächsten Jahren schreibt Yarvin auf seinem Blog von genetisch bedingten Intelligenzunterschieden zwischen ethnischen Gruppen und davon, dass manche Rassen besser für die Sklaverei geeignet seien als andere. Frauen reduziert Yarvin auf reine Gebärmaschinen, Bürgerrechte ein Hindernis. Unproduktive Menschen sollte man seiner Meinung nach einfach zu Biodiesel verarbeiten. Und es wird noch düsterer. Am 22. Juli 2011 zündet der Neonazi Anders Breivik in Oslo eine Bombe und tötet anschließend auf der Insel Utøya 69 Jugendliche. Kurz darauf kommentiert Curtis Yarvin das auch auf seinem Blog. Doch dort verurteilt er nicht etwa die schrecklichen Morde von Breivik. Nein, er nennt dessen terroristischen Anschlag ineffektiv. Jedenfalls dann, wenn er damit ein kommunistisches Regierungssystem stürzen möchte. Außerdem zieht Yarvin in diesem Post Parallelen zwischen Anders Breivik und dem südafrikanischen Freiheitskämpfer Nelson Mandela, der in den USA lange auf einer Terrorliste stand. Anders Breivik ist ein Terrorist. Nelson Mandela ist ein Terrorist. Wenn du von mir verlangst, dass ich Anders Breivik verurteilen, aber Nelson Mandela verehren soll, dann hast du vielleicht doch eine Mutter, die du gerne möchtest. Der Blogger hat eine tiefsitzende Verachtung für den Staat, den er am liebsten abschaffen würde. Mit seinen unzähligen Blogposts wird Yarvin schnell zu einem Vordenker der sogenannten neoreaktionären Bewegung, einer rechten Ideologie, die die klassische Demokratie für gescheitert erklärt und lieber zurück zu autoritären, hierarchischen Herrschaftsformen will. Bei einigen Investoren aus dem Silicon Valley fällt das auf fruchtbaren Boden, sagt Owen Higgins. Tech-Journalist und Autor des Buchs Owned, How Tech Billionaires on the Right Bought the Loudest Voices on the Left. He presents to Silicon Valley a view of the world that is very positive for them. Unternehmen im Silicon Valley mögen ja Sicht. I think in their view has not really worked out. Sie sind enttäuscht von der Demokratie, in der man ihnen zum Beispiel ihre lukrativen Verträge mit dem Staat auch wieder wegnehmen kann. Ein autoritärer Staat wäre ihnen da lieber. Die Exekutive könnte ihnen dann einfacher Geld zukommen lassen. Und Curtis Yarvin hat auch ziemlich konkrete Vorstellungen davon, wie man den Staat umbauen könnte. Und zwar hin zu einem Dark Enlightenment, wie er es selbst ganz mystisch nennt. Einer dunklen Erleuchtung oder dunklen Aufklärung. In seinem Blog beschreibt er detailliert Schritt für Schritt einen Plan, der den demokratischen Staat zugunsten einer autokratischen Struktur ersetzen würde. 2012 erklärte er auf einem Vortrag, was er am liebsten mit dem amerikanischen Staat und seinen Angestellten machen würde. Eine Regierung ist ein Unternehmen, das ein Land besitzt. Unser Staatsunternehmen wird schlecht gemanagt. Und was machen wir mit gescheiterten Unternehmen? Wir beseitigen sie. Diesen Plan fasst Curtis Yarvin unter einem knackigen Kürzel zusammen. RAGE, Retire All Government Employees, bedeutet, alle Staatsangestellten raus, in den Ruhestand, am besten auf einen Schlag. What happened was that day I'd gone to work, everything was great. In der Arbeit war an dem Tag alles super. Abends zu Hause kam eine Nachricht von einem Freund, der auch bei einer Behörde arbeitet. Schau in deine E-Mails. Ben Gibson erinnert sich gut an diesen Tag im Februar 2025. Es war der Tag, an dem sein Vertrauen in den amerikanischen Staat für immer erschüttert wurde. Gerade er, der 8,5 Jahre aus Überzeugung bei der amerikanischen Marine gedient hatte. Er, ein verdienter Veteran. Ben kommt aus Idaho, ist Familienvater und jemand, der an die Idee eines sinnvollen öffentlichen Dienstes glaubt. Nach seiner Zeit bei der Marine arbeitete er unter anderem in der Verwaltung einer Fachschule für elektrische Infrastruktur. Wegen Bens großer Begeisterung für alles, was mit Technik zu tun hat, ist er lange Zeit auch ein großer Fan von Elon Musk. Damals, als der einen Tesla ins All schießt, um seine Elektroautos zu bewerben. Das war fantastisch. Und ich dachte, der Kerl könnte uns auf Kurs bringen. Irgendwann verliert Ben seinen Job und ist auf der Suche nach was Neuem. Im Herbst 2024 hat er dann tatsächlich gleich 2 Jobangebote auf dem Tisch liegen. Eins von einer Privatfirma, eins von der Regierung in Washington. Den Job bei der Privatfirma könnte er von zu Hause bei seiner Familie in Idaho machen. Er müsste nicht umziehen und mehr Geld würde er dort auch verdienen. Trotzdem entscheidet sich Ben für den anderen Job. Ich habe mich für den Regierungsjob entschieden, weil ich was Sinnvolles tun wollte. Veteranen helfen. Also bin ich allein nach Washington, D.C. gezogen. 3000 Meilen weit weg von meiner Familie. Mein Sohn ist da gerade in die Schule gekommen. Den wollten wir da nicht rausreißen. Deshalb haben wir die Wohnung in Idaho behalten. In Washington beginnt Ben dann seinen neuen Job im Veteranenministerium. Er analysiert Anfragen der Regierung für verschiedene Programme und Maßnahmen für Veteranen. Der Job macht ihm sofort Spaß. Und auch mit seinen Kollegen versteht er sich bestens. Alles sieht nach einer lebenslangen Karriere mit sicherer Rente aus. Doch dann kommt der 13. Februar 2025. Abends kam also diese Nachricht von einem Freund, der auch bei einer Behörde arbeitet. Schau mal in deine E-Mails. Leuten hier wurde per E-Mail gekündigt. Die E-Mail kam um 19.20 Uhr. Das war eine Copy-Paste-E-Mail, die an alle Behörden geschickt wurde. 280.000 Staatsangestellte der US-Behörden bekommen in diesen Tagen ähnliche E-Mails. Und zwar von einer Organisation, die nur dafür gegründet wurde, Staatsangestellte ohne Vorwarnung zu feuern. Weil sie angeblich überflüssig und teuer sind. Die Organisation heißt nicht RAGE, wie bei Curtis Yarvin. Sie heißt DOGE, Department of Government Efficiency. In der Kündigungsmail stand, dass es für meine Arbeit keinen Bedarf mehr gibt, weil ich angeblich schlecht performt habe. Dabei hatten wir alle Spitzenbewertungen. Ich habe sofort meine Vorgesetzte angerufen. Sie wusste nichts von der Mail. Keiner wusste was davon. Und wenn doch, dann hat niemand was gesagt. Gegründet wird Doge von Donald Trump und dem Tech-Oligarchen Elon Musk. Musk, eine Privatperson, ohne politisches Mandat. Die Begründung für die Massenentlassungen? Der Staat sei zu aufgebläht, zu ineffizient, die Ausgaben für Bürokratie zu groß. Doge ist eine der ersten Maßnahmen der Trump-Regierung, um gezielt den Staatsapparat zu demontieren. Das passende Bild dazu liefert Elon Musk kurz darauf selbst, als er bei einer Konferenz enthemmt mit einer Kettensäge über die Bühne zappelt. This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw! An so etwas hat Ben Gibson nicht gedacht, als er damals noch glaubte, Musk könnte die USA mal nach vorne bringen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe Theorien gehört über eine dunkle Erleuchtung und diesen Curtis Yarvin, aber keine Ahnung. Auch Ben Gibson kennt mittlerweile den Namen Curtis Yarvin und seine Ideologie der dunklen Erleuchtung. Einen von Yarvins zentralen Vorschlägen hat Ben am eigenen Leib erfahren müssen. Den Rückbau staatlicher Strukturen getarnt als notwendige Verwaltungsreform. Aber wie kommen die Ideen eines obskuren Bloggers aus dem Silicon Valley ins Weiße Haus? Für viele politische Beobachter ist klar, alle Spuren führen zu einem Tech-Oligarchen. Nein, nicht zu Elon Musk, zu Peter Thiel. Ein Unternehmer mit deutschen Wurzeln, der seit Jahrzehnten in unzählige Startups investiert. Darunter auch in Urbit, dem Projekt von Curtis Yarvin. Peter Thiel startet im Jahr 2000 durch, als er zusammen mit Elon Musk PayPal gründet. 2003 ist er dann auch Mitgründer von Palantir, einem Unternehmen, das für seine umstrittene Überwachungssoftware berüchtigt ist. Doch Thiel ist mehr als ein schwerreicher Investor. Er ist auch eine der lautesten antidemokratischen Stimmen im Silicon Valley. Schon 2009 schreibt er in einem Essay: Ich glaube nicht mehr, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind. Der enorme Anstieg der Sozialhilfeempfänger und das Wahlrecht für Frauen, zwei Gruppen, die für Libertäre schwierig sind, haben die Vorstellung von kapitalistischer Demokratie zu einem Widerspruch gemacht. Es sind genau die gleichen Provokationen und bedenklichen Äußerungen zur demokratischen Staatsform, die auch Curtis Yarvin damals regelmäßig in sein Keyboard hackt. 2 Jahre nach diesem Essay im Jahr 2011 tritt Peter Thiel dann bei einer Gesprächsrunde an der Yale Law School auf, eine der renommiertesten juristischen Fakultäten der Welt und für viele das Sprungbrett in höchste politische Ämter. Im Publikum sitzt auch ein junger Jurastudent. Fasziniert lauscht er Thiel, der über das Scheitern der Institutionen und seine Vision für das Silicon Valley spricht. Die markigen Worte bringen das Weltbild des Studenten gehörig ins Wanken. Wer dieser Student ist? Please raise your right hand and repeat after me. Niemand Geringeres als der heutige Vizepräsident J.D. Vance. I, James David Vance, do solemnly swear. I, James David Vance, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. Peters Vortrag war für mich der entscheidende Moment an der Yale Law School. Er hat ein Gefühl auf den Punkt gebracht, das ich bis dahin nicht greifen konnte. Ich wollte unbedingt eine Richterstelle oder in einer Top-Kanzlei arbeiten. Aber warum eigentlich? Ich mochte den juristischen Alltag gar nicht. Dank Peter wurde mir klar, dass ich verzweifelt um einen Job gekämpft habe, den ich eigentlich hasse. Sein Jurastudium schließt J.D. Vance aber trotzdem erstmal ab. Doch dann macht sich der Mann aus dem Mittleren Westen endlich auf ins Silicon Valley, um dort seine eigentliche Bestimmung zu finden. Sein Vorbild Peter Thiel verschafft ihm einen Job bei seiner Risikokapitalfirma Mithril Capital. Später unterstützt Thiel dann auch noch Vans eigene Firma, Naya Capital. Denn er sieht etwas in dem jungen, ehrgeizigen Mann aus Ohio. Etwas, das Thiel auch heute noch an ihm schätzt. Er hat über vieles wirklich intensiv nachgedacht. Und ich habe wohl einfach eine Schwäche für solch nachdenkliche Typen. Und J.D. Vance hat wiederum eine Schwäche für die politischen Visionen von Peter Thiel. Denn Vance wird im Silicon Valley nicht nur reich, sondern auch Teil eines politischen Netzwerks, dem Thielverse. Dazu gehören Leute wie Elon Musk und andere reiche Unternehmer. Zum Beispiel David Sachs und Marc Andreessen. Allesamt Tech-Mogule, die heute ganz weit rechts und an der Seite von Donald Trump stehen. Der amerikanische Tech-Journalist und Buchautor Owen Higgins verfolgt den Rechtsruck im Silicon Valley schon lange. Peter Thiel ist für ihn die zentrale Figur, bei der alle Fäden zusammenlaufen. Thiel ist für mich der eigentliche Strippenzieher hinter den Kulissen. Thiel hat großen Einfluss auf J.D. Vance und Elon Musk. Außerdem hat er ein riesiges Netzwerk und steckt überall Geld rein. In Trumps Kampagnen, in Medienprojekte, in Gerichtsprozesse. Er gibt sein Geld aus, um seine politischen Ziele zu erreichen. In der Öffentlichkeit bezeichnet sich Peter Thiel immer wieder als libertär, also als jemand, der möglichst viel Freiheit für den Einzelnen und so wenig Staat wie möglich fordert. Im Libertarismus gilt, jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Der Staat soll sich weder in die Wirtschaft noch ins Privatleben einmischen. Diese Haltung ist in den USA weit verbreitet und erstmal nichts Besonderes. Aber Peter Thiel bleibt nicht beim Libertarismus stehen. Er ist auch eng mit der neuen amerikanischen Rechten vernetzt. Allen voran mit Curtis Yarvin, der oft als Peter Thiels Hausphilosoph bezeichnet wird. Wie eng diese Verbindung der beiden Männer ist, zeigt ein E-Mail-Leak aus dem Jahr 2016, der beim Portal BuzzFeed auftaucht. In einer Mail schildert Yarvin, wie er zusammen mit Thiel die Wahlnacht schaut, in der Donald Trump zum Präsidenten gewählt wird. Ich habe die Wahl bei Peter zu Hause geschaut. Mein Kater ging noch bis Dienstag. Aber ich kann dir versichern, Peter ist voll und ganz erleuchtet. Yarvins radikale Ideen haben nicht nur Peter Thiel, sondern offenbar auch J.D. Vance stark beeinflusst. 2021 gibt der heutige Vizepräsident ein bemerkenswertes Interview. Und das Interview führt der Männlichkeitsaktivist und rechte Podcaster Jack Murphy. Die beiden reden über Trump, Wokeness, Religion und Curtis Yarvin. Dieser Curtis Yarvin sagt, wir sollten die staatliche Verwaltung einfach zerschlagen. Da kann ich was mit anfangen. Oder aber wir übernehmen die staatliche Verwaltung. Trump sollte alle Beamten feuern und die Posten mit unseren Leuten besetzen. Wollen die Gerichte das stoppen? Soll er sich wie Andrew Jackson hinstellen und sagen, der oberste Richter hier bin immer noch ich. Und jetzt macht, was ich sage. Genau das können wir in den USA mittlerweile so gut wie jeden Tag beobachten. Donald Trump ignoriert regelmäßig richterliche Rechtsprechungen und hetzt gegen die angeblich korrupte Justiz. Stets an seiner Seite ein zufrieden lächelnder J.D. Vance. Curtis Yarvin schreibt auch immer wieder über die von ihm sogenannte Kathedrale. Yarvin bezeichnet sich als Atheist. Er meint die Medien, Universitäten, wissenschaftliche Institutionen. Also alles, was in einer Demokratie als Quelle legitimer Information gilt. In Yarvins Weltbild verzerren sie allerdings die Wirklichkeit. Und zwar nicht aus Irrtum, sondern mit voller Absicht, um so ihre eigene Macht zu sichern. The cathedral is essentially die Kathedrale steht für das, was offiziell als legitime Informationsquelle gilt. Sie funktioniert wie das Wahrheitsministerium bei Orwell oder wie eine Staatsreligion in einer Theokratie. Yarvin sieht in den Universitäten und etablierten Medien Hochburgen einer oligarchischen Kaste von Kulturmarxisten. Ein linksliberales Establishment, das die USA in einem woken Würgegriff hat und keine abweichenden Meinungen zulässt. Nach seiner Darstellung werden die Bürgerinnen und Bürger von den linksradikalen Ideologien der Medien und Hochschulen indoktriniert und in ideologische Geiselhaft genommen. 2021 hält J.D. Vance auf der National Conservatism Conference in Orlando eine bemerkenswerte Rede. Eine Rede, die so oder so ähnlich auch von Curtis Yarvin hätte kommen können. Feindliche Institutionen blockieren unsere Bewegung, besonders die Universitäten. Sie kontrollieren das Wissen in unserer Gesellschaft, was wahr und was falsch ist. Sie liefern Studien, die selbst den absurdesten Ideen Glaubwürdigkeit verleihen. Wenn wir wirklich etwas für unser Land und die Menschen tun wollen, müssen wir die Universitäten entschlossen angreifen. Columbia University says they are cutting 180 staff members who work. Dieser Angriff auf die Universitäten und die Medien ist mittlerweile in vollem Gange. Die Trump-Regierung versucht, die von Curtis Yarvin beschworene Kathedrale Stück für Stück abzureißen. Pressevertreter werden von Konferenzen ausgeschlossen. Universitäten Fördergelder entzogen. Es ist eine systematische Säuberung liberaler Institutionen. Und der lange angekündigte Kulturkampf der neuen Rechten gegen alles, was ihrer Vorstellung von Amerikas wahrer Größe im Wege steht. Diversität, Gleichberechtigung, Bürgerrechte, Antidiskriminierungsgesetze. Ein Kampf, den Tech-Oligarchen wie Peter Thiel und Elon Musk unterstützen, wo immer sie können. Das Silicon Valley galt lange als progressiv und liberal. Als Hochburg des technologischen Fortschritts, wo überwiegend demokratisch gewählt wird. Doch der Eindruck täuscht. Und das schon lange. Es gibt die Befürchtung, dass das schon lange so läuft. Peter Thiel ist nur ein Beispiel. Unternehmer, nicht nur im Silicon Valley, waren schon immer eher konservativ. Aber jetzt sprechen sie es offen aus und greifen nach politischer Macht. Doch da steht ihnen ein Hindernis im Weg. Der demokratische Staat. Curtis Yarvins Lösung für dieses vermeintliche Problem kennen wir bereits. Die radikale Demontage des Staatsapparats. Und dann? Wer soll seiner Meinung nach regieren? Auch darauf hat Yarvin eine Antwort. Ein CEO-Monarch mit absoluter Macht, gewählt von einem exklusiven Aufsichtsrat aus den einflussreichsten Wirtschaftseliten. Seine Rechenschaftspflicht hätte er nur gegenüber ihnen, nicht gegenüber dem gemeinen Volk. Auch wenn sich die Grenzen des Vorstellbaren im Moment fast täglich verschieben. Ein CEO-Monarch wäre dann wohl doch der eine dystopische Schritt zu viel. Einen Tech-Overlord oder einen Silicon Valley-Diktator würden die Leute nicht akzeptieren. Man könnte argumentieren, dass wir mit Musk im Weißen Haus nahe an sowas dran sind. Aber ich glaube, auf Dauer würden die Leute irgendwann wütend werden. Die Idee vom allmächtigen CEO-Diktator klingt tatsächlich eher wie ein dystopischer Witz. Doch zumindest im Silicon Valley ist sie näher an der Realität, als vielen lieb ist. Dort hat sich eine Ideologie durchgesetzt, die den Grundwerten der Demokratie zunehmend widerspricht. Hier gelten autoritäre Modelle als effizient und Milliardäre inszenieren sich als selbsternannte Retter der Menschheit. Namen wie Peter Thiel und Elon Musk stehen für eine Philosophie, die auf sozialdarwinistischen Ideen fußt. Nur die Stärke zählt. Solidarität ist egal. Im Zentrum dieser Denkweise steht der sogenannte effektive Altruismus. Die Idee dahinter? Mit Geld und Einfluss soll möglichst viel Gutes bewirkt werden. Klingt erstmal vernünftig. Doch die Tech-Elite interessiert sich vor allem für eine radikale Variante des effektiven Altruismus, den Longtermismus. Nach dieser Philosophie wird das Wohl künftiger Generationen über das der heutigen gestellt. Wenn die Menschheit noch Millionen Jahre überleben könnte, dann zählt die Zukunft mehr als das Hier und Jetzt. Die Folge? Der Wert eines Menschen bemisst sich nicht mehr daran, wie er heute lebt, sondern daran, ob er in einer fernen Zukunft nützlich sein könnte. Und wer in dieser Zukunft ganz besonders nützlich wäre, ist klar. Die Tech-Milliardäre. Mit J.D. Vance sitzt nun ein Politiker in der US-Regierung, der jahrelang genau von diesem Milieu geprägt wurde. Vance verdankt der rechten Szene im Silicon Valley viel. Ohne sie hätte Trump Vance wohl nicht so viel Macht gegeben. Daran sollten die Leute denken, wenn sie an die Zeit nach Trump denken. Solange diese Leute Macht und Geld haben, werden sie eine Gefahr für die amerikanische Demokratie und die globale Freiheit sein. Der Veteran Ben Gibson, der von der Regierung erst angestellt und dann von Doge gefeuert wurde, ist mittlerweile wieder zurück in Idaho bei seiner Familie. Dort will er bleiben und sich wieder nach einem Job in der Privatwirtschaft umsehen. Auch wenn mittlerweile per Gerichtsbeschlüsse einige Regierungsmitarbeiter wieder eingestellt wurden, Ben will nicht mehr zurück nach Washington D.C. Damit hat er abgeschlossen. In der aktuellen Lage war es das leider für mich. Ich hätte sogar einen anderen, sicheren Job dort haben können. Aber ich will nicht dahin zurück. Für eine Regierung zu arbeiten, die gegen Bundesangestellte ist, wie soll da was Vernünftiges bei rauskommen? In Idaho will sich Ben voll und ganz einem bodenständigen Leben mit der Familie widmen. Weit weg von einem Washington D.C., das gerade im Chaos versinkt. Und so weit weg wie möglich von den Ideen der Männer, die Amerikas Gesellschaft gerade wie einen Computer neu aufsetzen wollen. Weit weg von Elon Musk, von Peter Thiel, von Curtis Yarvin. Wir sind auf dem Weg in eine Dystopie, wie in 1984, in der wir nur noch Konzernen gehorchen. Warum unterstützen Leute sowas? Und die Typen selbst haben Milliarden auf dem Konto, alle Möglichkeiten. Warum wollen sie die ganze Welt kontrollieren? Wenn du alles Geld hast und sonst hat keiner was, was ist es dann wert? 2011. Wir sind nochmal zurück an der Yale Law School. Es gibt tosenden Applaus für den Gastredner Peter Thiel aus dem Silicon Valley, der gerade fertig mit seinem Vortrag ist. Ein Vortrag, der den beruflichen und politischen Lebensweg von J.D. Vance entscheidend prägen wird. Doch nicht nur das. Peter Thiel gibt dem jungen Studenten an diesem Abend noch etwas ganz anderes mit. Eine regelrecht himmlische Botschaft. Er ist nicht nur der klügste Mensch, den ich je getroffen habe, er ist auch Christ. Das hat nicht in mein damaliges Weltbild gepasst. Dumme Menschen waren für mich Christen und kluge Atheisten. J.D. Vance stammt ursprünglich aus einer evangelikalen Familie. Aber an der Universität bezeichnet er sich als Atheist. Doch der Mann, dem er da auf der Bühne begeistert applaudiert, der ist kein Atheist. Peter Thiel ist bekennender Evangelikaler. Für Vance ist das ein Schlüsselmoment. Denn in den folgenden Jahren nähert er sich dem christlichen Glauben allmählich wieder an und konvertiert 2019 schließlich zum Katholizismus. Heute inszeniert sich Vance als moralische Stimme des einfachen Volkes. Tugendhaft, gottesfürchtig, verwurzelt im amerikanischen Heartland. Dazu gehört für ihn auch das demonstrative Austeilen gegen alles, was er als unchristlich betrachtet. Queere Menschen, linke Universitäten, kritische Medien und vor allem kinderlose Frauen. Dieses Land wird von kinderlosen, unglücklichen Frauen regiert, die alle anderen auch unglücklich machen wollen. Schau mal auf Twitter. Diese Menschen ohne Kinder zu Hause sind am durchgeknalltesten und psychotischsten. Mit solchen Aussagen hat es J.D. Vance geschafft, eine ganze Bewegung hinter sich zu versammeln. Eine Bewegung, die mindestens genauso beängstigend ist wie die Tech-Oligarchen aus dem Silicon Valley. Nach der dunklen Aufklärung vom Atheisten Curtis Yarvin geht es jetzt um eine andere Strömung, die sich noch nie so nah an der Macht gewähnt hat. Es geht um sehr radikale Christen und um Gläubige, die gegen diese Radikalen kämpfen. Ich bin immer noch Christ, aber ich bin ein ziemlich frustrierter US-amerikanischer Christ. Das ist Peter Bell. Peter ist Produzent, Autor und Host des Podcasts Sons of Patriarchy. We have so unified ourselves to the political right. Wir haben uns so sehr mit der politischen Rechten eingelassen. Inzwischen ist der Glaube, gefühlt, von einer politischen Agenda gekapert worden. Deshalb bin ich frustriert. Ich will keine Politik in meinem Glauben. In seinem Podcast klärt Peter über die Gefahren der christlichen Rechten in den USA auf. Und das tut er nicht zuletzt auch für sich selbst und seinen eigenen Glauben. Denn eigentlich wollte Peter selbst mal Pastor werden. Ich habe ein Praktikum in einer Kirche im Nordwesten der USA gemacht. Nur 2 Stunden von der Christ Church in Moskau, Idaho, entfernt, wo Doug Wilson Pastor ist. Zu Doug Wilson kommen wir gleich. Er wird zum Hauptfeind von Peter Bell. Während seines Praktikums bemerkt Peter, was radikale Kirchen ihren Anhängern alles antun. In der Zeit habe ich mitbekommen, wie dort Menschen von Kirchen und Pastoren verletzt werden. Und da wurde es für mich persönlich. Ich wollte ja selbst Pastor werden. In vielen dieser Freikirchen wird die Bibel wortwörtlich und kompromisslos ausgelegt. Diese radikale Interpretation fordert von den Gläubigen absoluten Gehorsam, oft mit dramatischen Folgen. Kirchen sollten doch eigentlich die sichersten Orte überhaupt sein. Aber stattdessen werden da Leben zerstört, Ehen kaputt gemacht. Manche werden in den Suizid getrieben oder sogar vergewaltigt. Da wurde mir klar, okay, ich muss was tun. Ich habe schließlich die Ausbildung dafür, verstehe die Sprache besser als viele Journalisten oder Medienleute. Also habe ich gedacht, warum nutze ich nicht genau das? In seinem Podcast nimmt Peter Bell vor allem eine Figur ins Visier. Den Pastor Douglas Wilson. Er ist 71 Jahre und das Oberhaupt der Christ Church in Moskau, einer kleinen Universitätsstadt im ländlichen Idaho. Wilson betreibt ein weit verzweigtes Netzwerk. Bücher, Podcasts, Online-Videos, Bildungseinrichtungen. Darüber verbreitet er seine Ideologie. Christlich, rechtspopulistisch, ultrakonservativ, patriarchal. Gott richtet Amerika, ein Land, das mal so fruchtbar war wie kaum ein anderes. Und er richtet uns, indem er uns den dunklen, unfruchtbaren Taten überlässt. Er lässt uns mit Vollgas ins Nichts rennen, dorthin, wo nichts mehr wächst. Unfruchtbar. Was ist Analsex? Unfruchtbar. Was bewirken Pubertätsblocker? Unfruchtbarkeit. Und Abtreibung? Gewaltsame, blutige Unfruchtbarkeit. Amerika hat sich selbst versklavt an dem Zwang, Orgasmen ohne Folgen zu haben. Seit Beginn der 2020er Jahre steht Wilsons Kirche immer wieder im Fokus. Und das nicht nur wegen ihrer patriarchalen Ideologie. Die Liste an Skandalen ist lang. Missbrauchsvorwürfe, der Besitz von Kinderpornografie durch ein ranghohes Mitglied, gezielte Machtübernahmeversuche in der Stadt Moskau und demonstrative Missachtung von Corona-Maßnahmen. Genau diese Anhäufung von Vorfällen war dann auch der Grund, wieso sich Peter Bell dazu entschieden hat, einen Podcast zu starten und die christlichen Nationalisten direkt zu konfrontieren. I'm just not scared of them. I mean, they're scary politically. Ich habe keine Angst vor denen, auch wenn sie politisch beängstigend sind. Ich kenne die und freue mich auf die Konfrontation. Ich bin halt auch ein weißer Mann. Für einen großen weißen Mann sind die nicht einschüchternd. Für alle anderen sind sie beängstigend. Douglas Wilson befindet sich gerade auf dem Höhepunkt seiner zweifelhaften Karriere. Durch sein großes Netzwerk medialer Plattformen hat er es geschafft, eine neue Generation ultrakonservativer, reformierter Christen hinter sich zu versammeln. Bereit zum Kulturkampf. Die sogenannten Theobros. Bärtige Millennials zwischen 30 und 40, tief drin in der Bibel und noch tiefer im Internet, wo sie sich organisieren und lautstark positionieren. Viele von ihnen stehen dabei politisch sogar noch weiter rechts als ihr ideologischer Ziehvater Wilson. Die Journalistin Kira Butler hat für das linksliberale Online-Magazin Mother Jones lange zu den Theobros recherchiert. Viele von denen sind gegen das Wahlrecht von Frauen. Manche schwärmen für Autokraten wie den spanischen Diktator Franco. Sie wollen Prügelstrafen und öffentliches Auspeitschen statt Gefängnis. Am wichtigsten aber, sie glauben an christlichen Nationalismus. Und hier beginnt sie. Die unheilige Allianz der Theobros mit der politischen Rechten. Amerika ist für sie eine christliche Nation, für viele sogar eine weiße angelsächsisch-christliche Nation. Für Kira Butler sind die Theobros nicht einfach nur religiöse Hardliner. Sie sind die radikale Speerspitze des Make America Great Again-Kults, der die USA seit Jahren im ideologischen Schwitzkasten hat. Und ihr goldenes Kalb ist Donald Trump. Der gehört zwar nicht zu den radikalen Christen, aber distanziert sich auch nicht von ihnen. Der Präsident ist ein Mann, der für Fototermine zwar mal eine Bibel in der Hand hält, aber wohl eher selten darin liest. Für den theologischen Unterbau seiner autokratischen Ambitionen ist jemand anderes zuständig. Shady Vance. Natürlich. Seit seinem Wandel vom Trump-Kritiker zum Fanboy hat Vance kein Problem mehr, sich an der Seite der christlichen Nationalisten zu zeigen. Doch zum eigentlichen Heilsbringer wurde Vance erst mit seiner Rede auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee. Wenige Tage nach dem Attentat auf Donald Trump. But America is not just an idea. Amerika ist nicht einfach nur eine Idee. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen mit einer geteilten Geschichte und einer gemeinsamen Zukunft. Kurz gesagt, eine Nation. Das klingt erstmal gar nicht so kontrovers, halt der übliche Patriotismus. Aber für die Theobros ist Amerika ein Volk, und zwar ein weißes, angelsächsisch-protestantisches Volk. Und eben kein Schmelztiegel. Amerika ist sozusagen Blut und Boden. Prominente und lautstarke Vertreter der christlichen Nationalisten waren von Vance' Worten über alle Maßen begeistert. Und das nicht nur einmal. In Shady Vance' Aussagen erkennen sie immer wieder klare Botschaften für ihre Agenda. Zum Beispiel auch in einem Interview, das Vance nach seiner Amtseinführung mit Sean Hannity für den rechten Propagandasender Fox News geführt hat. Es gibt dieses alte christliche Konzept. Du liebst deine Familie, dann liebst du deinen Nachbarn, dann deine Gemeinschaft, dann deine Landsleute. Und erst danach kannst du dich um den Rest der Welt kümmern. Viele Linke haben das komplett umgedreht. Die hassen anscheinend ihre eigenen Mitbürger und kümmern sich mehr um andere. So funktioniert keine Gesellschaft. Diese Worte des Vizepräsidenten lösten erneut wahre Halleluja-Rufe bei den Theobros aus. Denn sie hörten hier weit mehr als das übliche America-First-Getöse. Sie hörten, dass Amerika ihnen gehört. Nur ihnen. Ein zentraler Glaube der christlichen Nationalisten besagt, dass es unchristlich sei, Nicht-Amerikaner genauso zu lieben wie die eigenen Mitbürger. Sie berufen sich auf den Kynismus, eine rassistische Auslegung des Christentums, die fordert, die USA zu einer weißen, ethnisch homogenen Nation zu machen. Fairerweise sei gesagt, Shady Vance selbst hat solche Formulierungen nie verwendet. Und mit freien Auslegungen von Worten und Texten haben christliche Nationalisten natürlich ohnehin viel Erfahrung. Aber der wiederkehrende Applaus für Shady Vance aus den finstersten Ecken des amerikanischen Christentums ist trotzdem kein Zufall. Vance sucht schon länger die Nähe zu radikalen Gruppen wie den Theobros. Und sie zu ihm. The kind of unofficial publication of the Theobros is an online magazine. It's called American Reformer. Die inoffizielle Plattform der Theobros ist ein Online-Magazin namens American Reformer, gegründet von Josh Abbotoy und Nate Fisher, genau wie das eng damit verbandelte Investment- und Immobilienunternehmen New Founding. Im Vorstand von New Founding sitzt Chris Baskirk, ein reicher Unternehmer, der ein einflussreiches, diskret agierendes Netzwerk republikanischer Großspender aufgebaut hat. Und der Mitgründer dieses Netzwerks ist niemand Geringeres als J.D. Vance. J.D. Vance als verlängerter rechter Arm der christlichen Nationalisten im Oval Office? Irgendwie überrascht das dann doch ein wenig. Denn Vance ist kein Protestant und auch noch mit einer Hindu verheiratet. Doch seine Lieblingsthemen überschneiden sich mehr als nur gelegentlich mit denen der christlichen Nationalisten. Männlichkeitsideale, sinkende Geburtenraten, Ethnonationalismus und eine kaum kaschierte Misogynie. Für die selbsternannten Gotteskrieger reicht das offenbar aus, um Vance als politischen Heilsbringer zu sehen. Doch da ist noch mehr, meint Podcaster Peter Bell. Vance kommt aus dem Umfeld des ultrakonservativen Katholizismus, der alternativen Rechten und der radikalen Rechten. Und jetzt denken sich die Theobros und christlichen Nationalisten, Moment mal, einer von uns sitzt jetzt direkt an der Macht im Weißen Haus. Wenn der es geschafft hat, dann schaffen wir das ja vielleicht auch. J.D. Vance bringt christliche Nationalisten durch seine Präsenz im Oval Office und seine rhetorischen Signale also zum Träumen. Und ihr Traum wäre ein ethnisch gesäuberter und durch maskuliner Gottesstaat. Gewalt ist für einige von ihnen ein absolut legitimes Mittel, um diesen Traum wahr werden zu lassen. They're into Franco, they're into like Caesar, they're into the Crusades. Die stehen auf Franco, auf Caesar, auf die Kreuzzüge. Und manche Theobros meinen, dass bald die Zeit kommt, in der Christen zu den Waffen gerufen werden. Sie glauben, Gewalt wäre gerechtfertigt, um diese Ära des christlichen Nationalismus einzuläuten. Am Ende stünde ein Gottesstaat, in dem nur noch die 10 Gebote Gesetz wären. Und wer würde dann über diesen Staat herrschen? Sie wollen einen Christenfürst an die Macht bringen. Könnte J.D. Vance der versprochene christliche Fürst sein? I doubt it. Das bezweifle ich. Immerhin, J.D. Vance wird wohl eher kein Christenfürst. Was er aber trotzdem ist, das entscheidende Scharnier für zwei antidemokratische Strömungen, die sich mittlerweile im Weißen Haus eingenistet haben. Die Tech-Oligarchen und die Christnationalen. Eine Allianz, die auf den ersten Blick nur wenig Sinn macht, auf den zweiten aber schon. Auch wenn die meisten Tech-Oligarchen sicher keinen Gottesstaat wollen, unterstützen sie trotzdem bereitwillig den christlichen Nationalismus. Denn bei allen Unterschieden überwiegt am Ende eine große Gemeinsamkeit. Der Staat muss in seiner jetzigen Form weg. Zugegeben, das alles klingt natürlich nach düsterster Science-Fiction. Aber tatsächlich gibt es bereits konkrete Projekte, wo Tech-Oligarchen und christliche Nationalisten Seite an Seite zusammenarbeiten. The Theobros. Die Theobros kaufen Land in den Appalachen, in Gegenden wie Tennessee und Kentucky, und versuchen, dort eine gemeinschaftlich organisierte, kryptobasierte Community aufzubauen. Solche Projekte gibt es öfter. Dass schwerreiche Tech-Kapitalisten und Christnationalisten zusammen rechtsfreie Bananenrepubliken gründen, wirkt natürlich vor allem erstmal bizarr. Doch die Ideologie hinter solchen sogenannten Freedom Cities ist auch beunruhigend. Eine kleine, reiche Elite träumt davon, sich von der Verantwortung als Staatsbürger zu befreien. Keine Steuern, keine Regeln. Stattdessen private Söldner, KI-gesteuerte Systeme und Kryptowährungen. Sie verpacken alte imperiale Träume in ein neues Techno-Image und fantasieren von einer Welt ohne Staaten, wo es nur noch kapitalistische, autoritätsfreie Enklaven gibt. Vielleicht irgendwann sogar auf dem Mars, wenn es nach Leuten wie Elon Musk geht. Oder ist das alles eine zu düstere Prognose? Kann denn niemand die messianischen Tech-Faschisten und rechtsradikalen Gotteskrieger aufhalten, denen der Präsident Trump sperrangelweit die Türen und Tore zum Weißen Haus geöffnet hat? Der Tech-Journalist Owen Higgins setzt da ganz demokratisch immer noch auf die amerikanischen Bürger. I think that it has a limited appeal that probably appeals to a large amount of people, maybe half. Ich denke, die Anziehungskraft wird abnehmen. Vielleicht die Hälfte der Amerikaner fühlt sich gerade angesprochen, vielleicht mehr, aber nur solange das richtig verpackt wird. For this movement is actually not that high. Wenn die Bewegung noch extremer und brutaler auftritt, passt es für die Menschen nicht mehr. Der Podcaster Peter Bell glaubt, dass der Spuk noch weitergeht. Aber irgendwann könnten die verschiedenen Strömungen innerhalb der neuen Rechten aneinander geraten. They're going to try. Sie werden es versuchen. I don't doubt that it would work. Und vielleicht klappt es It's sogar. Just not gonna last long. Aber es wird nicht lange halten. And I know people may disagree and say like, oh, Peter, manche you're not sagen, being alarmist Peter, enough. Du bist nicht alarmistisch I'm genug, alarmist, weil es wird passieren. It's just gonna fall apart. Es wird nicht gut aussehen. It's just not gonna do well. Und das wird dann echt unheimlich, weil wir jetzt schon ein Land sind, voller Leute, die sich gegenseitig fertig machen, die Angst schüren. Und ich stelle mir vor, dass andere Länder auf uns schauen und sich denken, was zum Teufel ist denn mit Amerika los? Niemand kann wissen, wie die kommenden Trump-Jahre weitergehen werden oder wie lange sie überhaupt noch andauern. Wir wissen auch nicht, ob sich der Einfluss von Tech-Milliardären und christlichen Nationalisten noch ausweiten wird. Was wir aber ganz sicher wissen: Momentan versammeln sich unter Trumps Banner verschiedene Gruppen aus der neuen Rechten. Sie kommen aus dem Silicon Valley. Sie kommen aus radikalen Freikirchen. Sie passen nicht zusammen, tun sich aber zusammen, weil sie ein gemeinsames Ziel haben. Und weil ihnen klar ist, wenn sie die amerikanische Demokratie zu ihren Gunsten verändern wollen, dann gab es in der Geschichte Amerikas sehr wahrscheinlich noch nie einen besseren Zeitpunkt als jetzt. Und damit, liebe USA, good night and good luck. Die dunkle Aufklärung. Trump, Vance und ihre radikalen Schattenmänner. Von Ralf Glander. Es sprachen Enea Boschen, Martin Pfeifel, Aurel Mantei, Diana Gaul, Peter Weiß, Peter Veit, Christian Schuler und Markus Terharst. Ton und Technik Susanne Harrasin. Regie Martin Heindl. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025.